Sich vor etwas fürchten. Das ist ein Synonym für vor etwas Angst haben. Auch viele Erwachsene fürchten sich vor der Dunkelheit. Vor etwas einen Horror haben. Damit meint man, etwas gar nicht mögen. Mein Vater hat einen Horror vor Zahnärzten. Sich um etwas Sorgen machen. Hier kommt nach der Präposition um der Akkusativ. Viele Menschen machen sich um ihre berufliche Zukunft Sorgen. In der Alltagssprache ist der Ausdruck auch mit der Präposition über möglich. Viele Menschen machen sich über ihre berufliche Zukunft Sorgen. Wie stellt man eine Frage bei Verben mit Präpositionen? Hören Sie das Beispiel. Viele Erwachsene haben Angst vor der Dunkelheit. Entschuldigung, wie bitte? Wovor haben Sie Angst? Vor der Dunkelheit. Das kann ich nicht glauben. Fragewörter mit Präpositionen bestehen also aus dem Fragewort wo und der Präposition. Beginnt die Präposition mit einem Vokal oder Umlaut, zum Beispiel mit U oder Ü, dann verbindet ein R das Wo und die Präposition.